Anlässlich des bevorstehenden 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas stellte jüngst der ostsibirische Verlag im russischen Gebiet Irkutsk ins Internet einen Beitrag mit dem Titel »Die koreanische Kraft der selbstständigen Entwicklung«. Die koreanische Kraft der selbstständigen Entwicklung, die auf der Sozialideologie basiere, so stellte die Zeitung fest, sei eine Macht, die sich selbst stärke. Mit dem Prinzip der selbstständigen Entwicklung werde das koreanische Volk, gestützt auf eigene Kraft, Technik und Ressourcen, auf jeden Fall einen starken Staat aufbauen.